Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 61. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wir hören heute den dritten und vorletzten Teil eines längeren Abschnitts, in dem Friedell sich eingehend mit einem seiner zentralen Themenkreise, dem antiken Griechenland, befasst. Als Sendungsgast darf ich diesmal Edith Specht begrüßen. Die Staatsnarren. Nietzsche hat die Griechen die Staatsnarren der alten Geschichte genannt. Und in der Tat ist fast jede mögliche Form der menschlichen Gemeinschaft bis zur äußersten Folgerichtigkeit karikiert, von diesen Staatsnarren durchlebt und damit widerlegt worden. Zuerst die Aristokratie. Bei Homer gibt es nur Edle. Das Volk ist nichts als stummes Staffage und leerer Hintergrund. Dann die Tyrannis, ein l'état c'est moi-Absolutismus, der nicht wie der Bourbonische als letzte Schranken der Omnipotenz eine allgegenwärtige Etikette und einen unüberwindlichen Klerus zu respektieren hatte. In Sparta der militaristische Kommunismus mit streng uniformer Lebensweise, rationierten Mahlzeiten, exklusiver Verstaatlichung der Erziehung, völliger Gleichstellung der Frau, Verbot des Alkohols und der Ausreise, eisernem Notgeld und Bedrohung des Silberbesitzes mit Todesstrafe. Und schließlich die extreme Demokratie, die keinen Parlamentarismus, kein noch so gleiches und noch so allgemeines Wahlrecht kennt, sondern nur lärmende Massenabstimmungen der ganzen Bevölkerung, nicht bloß über die Gesetze, sondern auch über deren jeweilige Ausführungen, die das Geschworenengericht zumindest in der Theorie aus der gesamten Volksversammlung bestehen lässt, die Beamten durch Los bestimmt und die Kriegsführung 10 jährlich gewählten, täglich im Oberkommando abwechselnden Strategen überlässt. Man kann sich denken, wie es in diesem irrsinnig gewordenen Bienenstock von Polis zugegangen sein muss, der von allem Anfang an in steigendem Maße ein bloßer Vorwand für alle Arten von Klassenjustiz, Minoritätenvergewaltigung, Parteischiebungen und patriotischen Erpressungen war. Der Denkfehler aller Demokratien, den schon Herodot klar erkannte, als er sagte, in ihnen werde die Mehrheit für das Ganze gehalten, hatte sich in Griechenland zu einer alles zerfressenden nationalen Wahnidee gesteigert. Die Entwicklung ist in dem Bedeutungswandel des Wortes Demagog charakterisiert, der im Sprachbewusstsein aus einem Volksführer den mit allen Mitteln niederster Pöbelbeeinflussung arbeitenden Volksverführer gemacht hat. Da dem Griechen die Wahrheitsliebe, die wir doch wenigstens als ideales Postulat anerkennen, ebenso fehlte wie das moderne Ehrgefühl und es daher Begriffe wie Ehrenbeleidigung und Wahrheitsbeweis überhaupt nicht gab, war ein Mensch, der die Unvorsichtigkeit beging, öffentlich aufzutreten oder sich sonst wie bemerkbar zu machen, schon einfach durch diese Tatsache, einerlei ob er Gutes oder Zweifelhaftes wirkte, das natürliche und selbstverständliche Opfer der infamsten Beschimpfungen, Indiskretionen, Verleumdungen, zudem jeglicher Art privater und offizieller Schikane ausgesetzt und vor allem der raffinierten Beschmutzungstechnik der Komödie wehrlos preisgegeben, neben der unsere heutigen Pamphletschreiber, Revolverjournalisten und Schlüsseldichter völlig harmlos erscheinen. Der Ostrakismus, der jeden beliebigen Bürger durch Plebiszit verbannen konnte, war ausdrücklich nicht bloß gegen Staatsverbrecher und Gottesleugner, an sich schon zwei sehr dehnbare Begriffe, sondern ganz allgemein gegen Hervorragende gerichtet. Er hat denn auch eine sehr große Anzahl prominenter Griechen getroffen oder zur präventiven Flucht gezwungen, ob sie nun siegreiche Lebensmenschen waren wie Alkibiades oder fruchtreiche Buchmenschen wie Aristoteles, glänzende Modedenker wie Protagoras oder stille Forschergrößen wie Anaxagoras. Goethe sagte einmal: Nichts hat die Menschheit nötiger als Tüchtigkeit und nichts vermag sie weniger zu ertragen. Die Griechen, die in ihrer Kunst ein für allemal den Kanon menschlichen Körpers aufgestellt haben, sind auch in dieser Frage des Kanon der menschlichen Seele vorbildlich gewesen. Sie haben auch diese Elementartatsache der menschlichen Natur klassisch ausgedrückt. Die Stellung, die die Menschen zu jeder geistigen Überlegenheit einnehmen. Wir brauchen dich, Genie, aber du bist uns lästig. Wir möchten deine Bildsäulen um keinen Preis entbehren, Phidias. Aber eigentlich ist es eine Frechheit von dir, ein so großer Künstler zu sein. Und von dir, Themistokles, ein so großer Feldherr zu sein. Und von dir, Aristides, so gerecht zu sein. Und von dir, Sokrates, so weise zu sein. Denn das alles sind wir nicht. Und wir, das Volk, die Masse, der Durchschnitt, die Gewöhnlichen, sind doch eigentlich diejenigen, auf die es ankommt. Jede eurer Taten ist für uns eine Beleidigung, denn sie beweist uns aufs Neue, dass in euch mehr Schönheit, Edelmut und Verstand ist, als in uns allen zusammengenommen. Wir wissen recht wohl, dass wir ohne euch nicht auskommen könnten, aber das hindert uns nicht, dass wir in euch nichts anderes erblicken als ein notwendiges Übel, dass wir nur genau so lange ertragen werden, als wir es ertragen müssen. So dachten die Griechen. Und so haben, wenn auch weniger klar und plastisch, alle Zeiten und alle Völker gedacht, insbesondere aber alle Demokratien. Das Leben im griechischen Staat muss für moderne Begriffe schlechtweg unerträglich gewesen sein. Der Terror unter den Jakobinern oder im heutigen Russland kann nur eine sehr abgeschwächte Vorstellung davon geben. Zunächst muss man bedenken, dass die Möglichkeit durch Raub, Kriegsunglück oder Verschuldung, Sklave zu werden, für jedermann bestand, wie es ja auch zwei so exzeptionellen Menschen wie Plato und Diogenes tatsächlich passiert ist. Aber auch der Freie war nichts weniger als frei, sondern er befand sich unter der latenten Bedrohung eines launischen Pöbels und eines gierigen Sykophantentums sozusagen in einem andauernden Zustand der Bewährungsfrist. Was das Geistesleben anbelangt, so gab es zwar keine staatliche Zensur, was vor allem den Niederträchtigkeiten der Komödie zugute kam, wohl aber eine unterirdische, die viel drückender und lähmender war, die Tradition, die sowohl dem Dichter wie dem bildenden Künstler in der Wahl der Formen und Stoffe die lästigsten Hemmungen auferlegte. Über dem Philosophen und Forscher aber schwebte die stete Gefahr der Anklage wegen Gottlosigkeit. Die drei bedeutendsten Denker des perikleischen Zeitalters, Sokrates, Protagoras und Anaxagoras, sind solchen Asebi-Prozessen zum Opfer gefallen. Letzterer, weil er gelehrt hatte, die Sonne sei nur ein glühender Stein. Ein Berufspriestertum, das die Verfolgung derartiger Ketzereien zu seiner Lebensaufgabe gemacht hätte, bestand allerdings nicht, war aber auch nicht notwendig, weil ja der Staat als eine durch und durch religiöse Institution diese Funktion ausübte. Weshalb das Gerühme liberaler Historiker, dass die glücklichen Griechen keine Staatskirche gehabt hätten, sehr deplaciert ist. Ihre Kirche, und zwar eine der abergläubischsten, unduldsamsten und herrschsüchtigsten, war ja der Staat. Und übrigens besaßen sie im delphischen Orakel eine Einrichtung, die der Kirche sehr nahe kam. Die griechische Religiosität. Ja, sie haben sogar freilich nur als anonyme Neben- und Unterströmung eine Theologie besessen. Die orphische, dionysische oder chthonische Religion, die lange Zeit nicht genügend beachtet worden ist, weil sie eben nicht orthodox war. Sie muss, obschon ganz anders geartet, als eine der tiefsten Lebensäußerungen der griechischen Seele eine ähnliche Rolle gespielt haben, wie die Mystik im Katholizismus, der Pietismus im Luthertum, die Prophetenreligion im israelitischen Glauben. Um 600 kam der tragische Bacchos als fremder Gott Theos Xenikos zu den Griechen, die ihn Dionysos nannten. Um 550 entstanden die orphischen Sekten, die sich von dem thrakischen Sänger Orpheus herleiteten. Um 500 verkündete Pythagoras die orphische Weisheit, die über Heraklit und Empedokles bis zu Platon und Plotin das gesamte griechische Denken wie ein dunkler Schatten begleitet hat. Allen diesen Lehren ist ein asketischer und spiritualistischer Zug gemeinsam, der Gedanke, dass der Körper, das Grab der Seele, die Erde nur die Vorbereitung auf ein höheres Leben sei und der Mensch durch Vergottung, die mystische Vereinigung mit der Gottheit, erlöst werden könne. Nur entfernt verwandt mit diesen Richtungen waren die eleusinischen Mysterien, die ihren Adepten bedeutend kompaktere Vorteile in Aussicht stellten, nämlich im Leben Reichtum und im Tode Befreiung vom Hades, der den Griechen, die an ihn glaubten und nicht glaubten, wie an alles, was ihre Religion lehrte, besonders unangenehm war, wegen seiner Finsternis und Stille und ja auch in der Tat zu ihrem irdischen Dasein in prallem Sonnenlicht und exzessivem Skandal einen sehr betrüblichen Kontrast bildete. In der orphischen Bewegung zeigen sich gewisse Ansätze zu einer echten Religiosität, obgleich ihre esoterische Lehre sicher nur auf eine kleine Elite beschränkt war. Was aber die olympische Religion anlangte, so war sie nichts als oberflächliches Fabulieren, leeres kultisches Zeremoniell, kindische Dämonen- und Gespensterfurcht und überhaupt enfant atheistisch. Es ist unbegreiflich, wie man den Griechen so oft und emphatisch eine besondere Frömmigkeit nachrühmen konnte. Allerdings ruhte das ganze Leben auf einer religiösen Basis, aber einer sehr dünnen und schwankenden. Die Verwaltung, die Justiz, der Krieg, der Handel, sogar die Erotik und die Geselligkeit, der Sport und das Theater. Alles stand unter der Patronanz der Götter und hatte die Form einer Art permanenter Liturgie. Aber eben dies machte den Glauben bereits zu etwas Unernstem, Weltlichen und Irreligiösen. Und dazu kam, dass man an die eigenen Karikaturen von Göttern, die alle schon von Anfang an von Offenbach waren, gar nicht recht glaubte. Man hatte sehr deutlich das Gefühl, dass man sie selber erfunden hatte. Der berühmte Ausspruch Herodots, dass Homer und Hesiod den Griechen erst gestern oder vorgestern ihre Theogonie geschaffen und den Göttern ihre Namen, Ämter und Würden so gut wie ihre Gestalt verliehen hätten, ist in unserem Sinne atheistisch. Die Pythagoreer hingegen lehrten, Homer müsse in der Unterwelt büßen für die leichtfertigen Fabeln, die er verbreitet habe. Heraklit sagte von seinen Landsleuten, sie beten zu Bildern, als ob jemand mit Häusern reden könnte. Der Philosoph Xenophanes dichtete die Verse, wenn die Rinder und Löwen wie Menschen Hände besäßen, malen könnten und Statuen bilden, so würden die Tiere Götter nach ihrem Bilde schaffen, die Götter der Pferde wären wie Pferde, die Götter der Ochsen wie Ochsen. Dies sind drei Stimmen aus dem griechischen Mittelalter. Seit Perikles aber wurde der Hohn auf die Götter oder der Zweifel an ihrem Dasein geradezu zur geistigen Mode. Protagoras stellte an die Spitze seiner Schrift Peritheon den Satz, von den Göttern vermag ich nicht zu erforschen, ob sie sind oder ob sie nicht sind. Als man Diogenes fragte, was im Himmel vorgehe, antwortete er, ich war nicht oben. Epikur tat über die Götter den viel kolportierten Ausspruch, sie kümmern sich nicht um die Menschen, sonst wären sie nicht selig. Er leugnete jedoch, wie man schon aus dieser Bemerkung ersieht, ihre Existenz nicht und opferte ihnen sogar in den hergebrachten Formen, was umso merkwürdiger ist, als er einer der markantesten Vertreter des antiken Materialismus war. Eine ähnliche Auffassung vertrat die platonische Schule der sogenannten Neueren Akademie. Es sei ebenso gut möglich, dass Götter seien, als dass sie nicht seien. Man solle daher beim Herkommen verharren und sie weiter verehren. Und dies war denn auch der spezifisch griechische Standpunkt der Gebildeten und eigentlich auch des Volks. Weder ihr Dasein noch ihre Wirksamkeit ist erwiesen, aber man kann nicht wissen. Es war von ungefähr dieselbe Position, die heutzutage vielfach gegenüber den spiritistischen Phänomenen eingenommen wird. In der hellenistischen Zeit jedoch nahm der theologische Rationalismus zum Teil bereits Formen an, die erst das 19. Jahrhundert wieder zutage gefördert hat. Der David Friedrich Strauss des Altertums war Euhemeros, der lehrte, die Olympier seien verdiente Menschen der Urzeit gewesen, die man später vergöttlicht habe. Und die Stoiker erklärten die gesamten Vorstellungen der Mythologie als Allegorisierungen von Naturkräften. Nur die Kehrseite des Euhemerismus war, dass die Diadochen damit begannen, sich selber als Götter zu proklamieren. Bereits Demetrios, dem Städtebezwinger, sangen die Athener ein Festlied, bei dem man nicht recht weiß, ob es ein Produkt des raffinierten Byzantinismus oder des naiven Zynismus ist. Wie schön, dass die größten und liebsten Götter in der Stadt weilen. Jetzt bringt uns das Fest zugleich die Demeter und den Demetrios. Sie kommt, um zu begehen die erhabenen Mysterien der Chore, und er ist da, fröhlich und schön und lachend, wie es dem Gotte geziemt. Heil dir, Gott, heil dir, Sohn des gewaltigen Poseidon und der Aphrodite. Denn die übrigen Götter sind entweder weit fort oder haben keine Ohren oder sind nicht vorhanden oder kümmern sich keinen Pfifferling um uns. Dich aber sehen wir, nicht von Holz oder Stein, sondern wirklich, und bringen dir Verehrung. Die Kritik der Dichter beschränkte sich zumeist auf den Vorwurf an die Götter, dass sie den ungerechten Weltlauf untätig mit ansehen. Schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts fragt Theognis: Wer wird noch Achtung vor den Göttern haben, wenn er sieht, wie der Frevler sich im Reichtum mästet, indes der Gerechte darbt und verdirbt? Auch bei Aeschylus, der noch von echtem Glauben erfüllt war, sagt Prometheus dem allmächtigen Zeus, der ihm ein ungerechter Tyrann ist, die furchtbarsten Dinge. Und warum muss der Titane so schrecklich leiden? Nur weil er die Menschen allzu sehr geliebt. Was in dieser Tragödie zur erschütterndsten Darstellung gelangt, ist bei aller konservativen Grundgesinnung doch der Neid der Götter, der die Menschen gar nicht glücklich haben will. Noch deutlicher wird Sophokles, wenn er im Ödipus den Chor singen lässt: Wie soll der Mensch in solcher Zeit die eigene Brust vor Frevelmut bewahren, wenn solches Handeln Ehre bringt? Was tanzen wir noch vor den Göttern? Euripides aber war bereits Sophist. Für ihn ist das Schicksal weder der Zorn noch die Liebe der Götter, weder Moira noch Familiendämon, sondern der Mensch selbst. Wollte man seine Weltanschauung in einem einzigen Satz zusammenfassen, so könnte man dafür den lapidaren Ausspruch wählen, der seinem Zeitgenossen Hippokrates, dem größten Arzt des Altertums, zugeschrieben wird: Alles ist göttlich und alles ist menschlich. Und im Übrigen ist seine Ansicht: Wenn Götter Sünde tun, so sind die Götter nicht, indem er auf die vom Menschen geschaffene und beherrschte Welt blickt, so erfasst ihn eine tiefe Resignation. Wie es kommt, gleichen Sinns, nehme ich die Gaben des Heute, nehme ich die Gaben des Morgen hin. Glauben und Hoffen ist tot, und verdüstert ist mir die Seele. Der griechische Pessimismus. Dies führt uns zur Frage des griechischen Pessimismus. Es finden sich im hellenischen Volkscharakter zwei scheinbar ganz disparate Elemente. Das eine ist eine Heiterkeit, spielerische Leichtfertigkeit und sinnentrunkene Diesseitigkeit, die bereits den Völkern des Altertums auffiel. Sie findet schon in der Grußform Chaire, freue dich, ihren Ausdruck, während dem Römer, der Vale und Salve sagte, offenbar Stärke und Gesundheit das Wichtigste waren. Das andere ist eine herbe Melancholie und Skepsis, die sich nicht bloß dialektisch und poetisch äußerte, sondern von ihnen gelebt wurde, indem sie ihr ganzes Dasein wie eine zarte Farbe oder Essenz imprägnierte. Beides hatte seine Wurzel in ihrem resoluten Wirklichkeitssinn. Sie lebten fast ganz in dieser Welt, Das Jenseits ist für sie ein verschwommenes und im Grunde unwirkliches Schattenreich und die orphische Predigt von der Fleischabtötung und Seelenwanderung wirkt innerhalb der griechischen Gesamtkultur mehr wie eine Art fremde Pikanterie. Und daher genossen sie mit vollen Zügen die gegebene Realität. Aber als scharfe, praktische Beobachter durchschauten sie auch die Leiden und Unvollkommenheiten des Daseins mit völlig illusionslosen Blicken. Sie waren Empiriker und daher Pessimisten. Sie wussten, was das Leben ist, eine sehr strapaziöse, unberechenbare, weil wenig dankbare Angelegenheit. Außerdem aber waren sie gänzlich unernste, nämlich künstlerische Menschen. Und daher hatte weder ihr weltbejahender Realismus, jene brutale Kompaktheit, langweilige Gegenständigkeit und bleierne Banalität, die er später bei den Römern erhielt, noch ihr weltanklagender Pessimismus, jene metaphysische, die Seele in ihrem letzten und tiefsten ergreifende Gewalt, die er bei den Indern besaß. Die traurige Weisheit, dass me funae, das niemals geboren werden, das Beste sei, geht in zahlreichen geistvollen Variationen durch das ganze griechische Denken. Schon in der Ilias wird gesagt, dass es unter allem, was atmet und sich bewegt, nichts Elenderes gebe als den Menschen. Heraklit sagt tiefsinnig von der Zeit, sie sei ein spielendes, sich im Brettspiel übendes Kind. Und dieses Kind hat Königsgewalt. Thales erklärte, er bleibe unverehelicht aus Kinderliebe. Selbst dem überlegen lächelnden Sokrates entringt sich im Gorgias der Ausruf Deinos hobios, das Leben ist schrecklich. Mehr naturwissenschaftlich drückt sich Aristoteles aus. Was ist der Mensch? Ein Denkmal der Schwäche, eine Beute des Augenblicks, ein Spiel des Zufalls, der Rest ist Schleim und Galle. Menander sagt, am glücklichsten ist, wer früh den Jahrmarkt des Lebens verlässt. Und ein andermal, wenn ein Gott dir nach dem Tode ein neues Leben verspräche, so solltest du dir wünschen, lieber alles andere, selbst ein Esel zu werden, nur nicht wieder ein Mensch. Sein Zeitgenosse war der Philosoph Hegesias, der durch seine Vorträge zahlreiche Menschen zum Selbstmord überredet haben soll, weshalb er den Beinamen Peisithanatos erhielt. Es gab von ihm über diesen Gegenstand auch eine Schrift, die den Titel Ho Apokarteron führte, und es ist sehr bezeichnend, dass dieses Wort ein allgemein geläufiger griechischer Fachausdruck war, der sich im Deutschen nur durch einen ganzen Satz wiedergeben lässt. Der das Leben nicht mehr aushält und sich daher durch Hunger tötet. Aber schon bei Homer findet sich auch das Gegengewicht genannt, das der Grieche in die Schicksalswaage zu werfen hatte. Zu Odysseus sagte Alkinoos, sag uns doch, warum du so weinst und im Herzen so trauerst, wenn du vernimmst, welch Los die Argeier in Troja betroffen. Denn es war ja das Werk der Götter. Sie spannen den Menschen dieses Verderben, damit es lebe im Liede der Nachwelt. Und Anaxagoras sagt, das Geborenwerden sei dem Nichtgeborenwerden vorzuziehen, schon damit man den Himmel erblicke und die ganze Ordnung des Weltgebäudes. Die Lust des Gestaltens und Betrachtens, des Singens und Erkennens, die die Griechen besser kannten als irgendein anderes Volk, wiegt alle Leiden des Daseins auf. Ein Verderben, das zum Lied werden kann, ist keines. Und eine Welt, die sich schauen lässt, kann nicht schlecht sein. Liebe Frau Professor Specht, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich muss gestehen, nein. Ich habe sehr wenig von ihm gelesen, aber ich weiß natürlich über seine Biografie Bescheid und schätze ihn als ungemein gescheiten und scharfsinnigen Schreiber. Und er muss ja auch im persönlichen Umgang ein außerordentlich spannender Mensch gewesen sein. Sie haben sich als Historikerin sehr mit der griechischen Antike beschäftigt. Wie würden Sie Friedells Bild, das Sie da jetzt gerade gelesen haben, beurteilen? Sehr kundig. Er kennt sich sehr, sehr gut aus. Er kennt die Quellen offenbar in- und auswendig und er hat ein sehr dezidiertes Auge auf die gesellschaftliche Realität geworfen. Wobei vor allem das Herausarbeiten des Zwangs eigentlich, unter dem die Leute gelebt hatten, besonders beeindruckend ist. Er spricht ja davon, dass die so freien Griechen in Wirklichkeit ständig auch im Alltag allen möglichen Zwängen ausgesetzt waren. Nicht nur den religiösen, denn wie er ja so deutlich sagt, es gab zwar keine Amtskirche, aber de facto hatte der Staat jegliche Gewalt einer Amtskirche. Und das war natürlich noch viel drückender bzw. noch viel eindrucksvoller, als wir uns das heute überhaupt vorstellen können. Das Kapitel über das griechische Altertum ist ein langes. Er stellt es der Einleitung zum Empire und dem Klassizismus voraus, weil er meint, das könne man erst besprechen, wenn man gebührend auf die Griechen eingegangen sei. Am Anfang des Kapitels führt er eine lange Liste von Zitaten, voneinander widersprechenden Zitaten an, die sich alle auf die Griechen berufen und gegensätzliche Schlüsse daraus ableiten. War die griechische Kultur eine so gegensätzliche? Dazu ist Folgendes zu sagen. Erstens war sie es offenbar und zweitens ist ja eines nicht zu vergessen. Auch das, was Friedel in seinem Buch behandelt, läuft über einen Zeitraum von, sagen wir, 1000 Jahren. Und auch geografisch ist es ein sehr, sehr weiter Raum. Und 1000 Jahre oder selbst 100 Jahre waren auch im Altertum 100 Jahre. Und wenn wir heute zurückrechnen, 200 Jahre, wie hat es damals ausgesehen wie heute? Es war im Altertum nicht so viel anders. Es war natürlich schon etwas statischer als das heute. Was das 20. Jahrhundert an Veränderungen gebracht hat, das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber generell, dass Entwicklungen waren und sich manches also sehr anders entwickelt hat, als es ursprünglich gedacht war, das war im Altertum auch. Und daher ist es eigentlich ein Denkfehler, nur über die griechische Kultur zu reden oder die Griechen oder noch schlimmer eigentlich die Position, sagen wir, der Frau im Altertum oder in Griechenland. Konnten sehr, sehr unterschiedliche Positionen zu den verschiedenen Zeiten und in den verschiedenen Gegenden sein. Friedel führt als ein ganz wesentliches Merkmal das Verhältnis zur Sexualität und hier wiederum die Päderastie an. Würden Sie dem zustimmen? Ja, selbstverständlich. Die Päderastie, also die Knabenliebe, was ja eigentlich der schönere Ausdruck ist, ist ein ganz wichtiges gesellschaftliches Element. Und zwar ist es so zu verstehen, dass durch diese erotische Beziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem Knaben, dass das dazu dienen sollte, das Betragen beider zu fördern. Denn der Erwachsene, der Liebhaber, war dadurch verpflichtet, sich auch entsprechend gut zu benehmen, damit der Knabe auch die richtigen Formen, die richtige Lebensweise, die richtige Einstellung von ihm lernt. Das war also eine ganz, ganz wichtige Komponente in der Erziehung natürlich der oberen Gesellschaft. Wobei man hat manchmal so den Eindruck bei Platon, also dass das alles nur platonisch gewesen sei. Dem ist keineswegs so. Wir haben durchaus also ganz klare Beweise dafür, dass das auch sexuell gewesen ist. Im Gegenteil, wir haben sogar Hinweise darauf, dass das Eindringen und die Samenspende des erwachsenen Mannes die Tüchtigkeit des Knaben eben stärken sollte. Also das ist ganz eindeutig. Es war daher also gesellschaftlich in keiner Weise verpönt. Allerdings ist diese Form der Sexualität eine völlig andere als zum Beispiel die mit Frauen. Wir dürfen nämlich eines nicht vergessen, dass die Griechen doch also über Jahrhunderte hinweg eine de facto dichotome Gesellschaft hatten. Das heißt, das Leben der Männer und der Frauen war weitgehend abgeschlossen voneinander. Ich meine, sie haben zwar durchaus im selben Haus gelebt, aber Mann und Frau hatten eigene Bereiche, eigene Vorstellungen und die Frauen haben die Männer nicht in ihren Sachen da drinnen haben wollen und die Männer haben natürlich die Frauen ausgeschlossen, was allerdings auch sehr damit zusammenhing, dass die Frauen ja nicht für den Kriegsdienst trainiert haben. Und das war aber ganz was Wichtiges, denn die Fähigkeit, die Polis, also die Heimatstadt, im Kriegsfall verteidigen zu können, war eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Bürgerrecht. Wer das nicht tat, wer das nicht konnte, hatte kein Bürgerrecht. Und es ist natürlich auch ganz klar, dass Frauen kein Bürgerrecht in diesem Sinne haben konnten, nicht? Dazu kommt, dass die Ehe eine gesellschaftliche absolute Notwendigkeit war. Für Frauen war es eigentlich die einzige Form des Versorgtseins. Und für Männer bedeutete es oft in manchen Staaten wirklich auch eine Grundvoraussetzung für das Bürgertum. Die Eheschließungsformel in Athen lautete: Ich gebe dir die so und so, damit sie legitime Kinder gebäre. Und der Bräutigam antwortet: Ich nehme sie. Da sind wir jetzt bei einem ganz zentralen Punkt. Das griechische soziale Netz bestand ausschließlich in der Familie. Und zur Familie gehörte auch die Ahnenverehrung. Das heißt, eine Familie hatte einen Stammbaum, allerdings nur in männlicher Linie, eine patrilineare Abstammung. Und nur die legitimen Kinder waren imstande, die Ahnenreihe fortzuführen und entsprechend natürlich das Heil und den Besitz natürlich, um den ging es ja tatsächlich, der Familie zusammenzuhalten. Daher ist die Ehe zwischen Mann und Frau ein zentraler Punkt, denn nur so können legitime Kinder entstehen und das soziale Netz eben sichern. Daher war bei aller Selbstverständlichkeit einer Päderastie oder Homosexualität im alten Griechenland eine Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Personen völlig undenkbar. Das wäre einfach pervers gewesen, nicht? Trotz aller Offenheit und Selbstverständlichkeit der gleichgeschlechtlichen Beziehung zwischen Männern beziehungsweise eben auch von Frauen, über die wir nicht so gut informiert sind, aber die es natürlich genauso gegeben hat. Überliefert wurde vor allem der männliche Blickwinkel. Kann man trotzdem rekonstruieren, wie sich diese angesprochene Welt der Frauen abgespielt hat? Ist ein bisschen schwerer, weil eben von Frauen direkt ist also sehr wenig erhalten. Wir haben Sappho, wir haben ein paar andere Dichterinnen, das ist sehr wenig. Aber da helfen uns doch sehr die materiellen Quellen, vor allem also Vasenmalereien. Und da kann man schon einiges also auch herauskitzeln. Man muss eben da wirklich sehr genau alles Mögliche anschauen. Man muss epigraphische Zeugnisse anschauen, vor allem eben auch die archäologischen. Dabei muss man natürlich eines bedenken: Das, was wir wissen, vor allem aus den literarischen Quellen, betrifft ja doch weitestgehend die Oberschicht. Und reiche Leute können sich anderes leisten als weniger Reiche. Das heißt, die Ideologie der in Frauengemach eingesperrten Ehefrau in Athen ist erstens also Ideologie und trifft in dieser Form also keineswegs zu, aber war selbstverständlich auch nur möglich eben in einer Gesellschaftsschicht, wo man genug Personal hatte, die Arbeiten alle gemacht haben, nicht? Bei ärmeren Frauen oder überhaupt der sehr starken Schicht der Nichtbürger, nicht Vollbürger, nämlich der Metöken. Das sind also Leute, freie Griechen, die aber nicht in der Stadt selbst das Bürgerrecht haben, also sozusagen Gastarbeiter, nicht, die aber dort wohnen. Und da wissen wir also, dass die Metökenfrauen zum Beispiel einen Großteil der Wirtschaft und des Handels betrieben haben. Ist das Leben des durchschnittlichen Griechen und der durchschnittlichen Griechin allein durch archäologische Funde belegbar oder gibt es da auch Literatur dazu? Ja, man kann vor allem die Werke des Aristophanes, also der die Athener karikiert und auch ihnen den Spiegel vorhält eigentlich, da kann man natürlich schon sehr viel über den Normalbürger erfahren. Aber die archäologischen Quellen, also die materiellen Quellen, sind schon auch, also sind sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Also durch Alltagsgegenstände, wie die geformt, gebraucht waren, kann man Rückschlüsse ziehen auf die Gesellschaft und die Lebensform? Ja, durchaus. Vor allem, was zum Beispiel die Frauen betrifft, es war ja die Textilherstellung, das Weben, eine der wichtigsten Aufgaben der Hausfrau und ihres Personals. Dazu muss man noch bedenken, dass Textilien, vor allem also Heimtextilien, seien es jetzt Pölster, Vorhänge etc. etc., der wesentliche Teil der Einrichtung waren. Es standen ja dann nicht massenhaft Möbel herum. Die Textilerzeugung lag in den Händen der Hausfrau. Und nun ist jetzt bei den Ausgrabungen, ist es interessant zu beobachten, wo die Webstühle in den Häusern gestanden sind ursprünglich, welchen Platz sie hatten, beziehungsweise auch, wie schön die Webstuhlgewichte waren. Und in diesem Zusammenhang ist ganz besonders interessant, dass auf einem Webstuhlgewicht, also etwas, das eindeutig in den Bereich der Frauen gehört, eingeritzt ist, also nachträglich eingeritzt, die Anfänge eines griechischen Alphabets. Und dieses Webstuhlgewicht stammt aus dem 6. Jahrhundert, also sehr früh. Mit anderen Worten, auch in Athen im 6. Jahrhundert gab es zumindest einen Teil von Frauen, die selbstverständlich lesen konnten, vielleicht auch schreiben. 6. Jahrhundert in diesem Fall vor. Vor, ja. Ja, er sagt es ja auch nicht da, ja. Unsere Kultur, unsere mitteleuropäische Kultur, beruft sich in ganz vielem auf die alten Griechen. Sie gelten als Quelle und Ursprung eigentlich praktisch aller Kulturtechniken und Wissenschaften. Kann man das so sagen? Lässt sich das so sagen? Durchaus, wenn man mitbedenkt, dass sie natürlich auch nicht alles selbst erfunden haben, sondern ihrerseits sehr viel vom alten Orient haben und auch vom Industal. Aber als Vermittler, als Kulturvermittler, auch in manchen praktischen Dingen, sei es also jetzt zum Beispiel in der Medizin, beruht sicherlich das Abendland weitestgehend auf der griechischen Tradition. Vom Alphabet natürlich angefangen, das Sie aber ihrerseits wieder aus dem Phönikischen haben. Allerdings haben wir doch einen etwas anderen Moralbegriff herausgebildet. Zum Beispiel eben die angesprochene Päderastie ist bei uns nicht oder nicht mehr im gesellschaftlichen Mainstream verankert. Ja, das ist einfach eine andere Tradition, nicht? Auch es ist ja, und es ändern sich eben auch die Zeiten, nicht? Wenn ich nur zum Beispiel den Familienbegriff nehme, der jetzt momentan ja völlig, also nicht mehr aktuell ist in unserer Gesellschaft, der andererseits in anderen Gesellschaften, nehmen wir also jetzt die islamischen, nach wie vor ein ganz wichtiges Element ist. Bei den Griechen war er eben auch ein ganz wichtiges Element. Wobei in beiden Fällen, also im Islamischen wie eben auch im Griechischen, das dazu kommt, das ist wirklich, wie ich bereits gesagt habe, das soziale Netz ist. Das ist etwas, das in unserer Gesellschaft ja nicht mehr notwendig ist. Darum löst sich das auch auf. Es sind Änderungen, aber, und was den Moralbegriff betrifft, ich würde das gar nicht Moral nennen, sondern das ist einfach Ansichtssache. Ich würde das nicht moralisch da irgendwie werten. Ja, Friedel spricht da von der Amoralität der Griechen. Naja, da hängt ihm das 19. Jahrhundert halt noch ein bisschen nach, würde ich sagen. Auch in politischer Hinsicht berufen wir uns, also im Demokratiegedanken in der Republik, gerne auf die alten Griechen. Wie sind denn die demokratischen Gesellschaften, es gab ja durchaus auch andere, es gab eigentlich alle Regierungsformen, totalitäre, monarchistische Systeme, alles Mögliche. Wie sind die Geschichten der Republiken zu beurteilen? Die Begriffe sind natürlich alle aus dem Griechischen, nicht? Demokratie und was auch immer. Allerdings von Volksherrschaft zu sprechen im alten Griechenland ist natürlich schlicht und einfach Etikettenschwindel. Denn dieses Volk, das herrschte, beziehungsweise demokratisch herrschte, war ja eine geringe Minderheit. Es waren erstens nur die Vollbürger jeweils einer Polis, Das ist schon einmal eine geringe Zahl, weil es sind eben die Nicht-Vollbürger, also die freien Griechen, die in großer Zahl dort lebten und die Sklaven natürlich auch, die durchaus eben auch im Umgang miteinander durchaus nicht zu verwechseln sind mit dem, was im Kolonialstaaten oder auch in Rom war. Das waren Hausgenossen, wie alle anderen auch. Es gab ja auch keine Sklavenheere. Aber von diesem kleinen Teil der Vollbürger war es ja auch nur wieder die Hälfte, nämlich die Männer. Frauen waren ja in diese Art der Regierung nicht eingebunden, die aber keineswegs jetzt heißt, dass sie voll ausgeschlossen waren, weil es liefen ja dann noch ganz andere Kanäle. Und wir kennen ja eine wunderbare Stelle bei Aristophanes, wo die Frauen durch ihre eigenen persönlichen Mittel durchaus die Männer dazu bringen, also ihre Gesetze bzw. ihre Kriegsgelüste einfach aufzugeben, nicht? Ich meine, Demokratie, so wie sie heute bei uns sich darstellt oder als Ideal, sagen wir so, dasteht, hat mit dem, was in Griechenland geübt wurde, nur am Rande zu tun. Von den grundsätzlichen Regelungen, sage ich mal, her, gibt es eine gewisse Verwandtschaft? Ja, durchaus. Das schon, freilich. Auch die Wahlen und die Verantwortung der einzelnen Bürger für den Staat, das ist durchaus von griechisch. Wie erfolgreich waren diese Modelle damals? Sie haben sich immerhin eine Weile gehalten, nicht? Ein paar hundert Jahre, das ist doch eigentlich ganz schön, wenn man das historisch sieht im Gesamten. Die griechische Polis entsteht ja, in ihrer Form, sagen wir, 8., 7. Jahrhundert und wird eigentlich erst dann im 3. Jahrhundert völlig aufgelöst. Also doch immerhin eine ganz schöne Erfolgsbilanz. Professor Lorenz hat in der vergangenen Sendung, weil Sie den Vollbürger angesprochen haben, gemeint, das Griechentum war nicht durch Herkunft und Geburt definiert, sondern im Grunde konnte jeder oder jede, weiß ich nicht, Grieche oder Griechin werden, sofern sie sich so verhielt. Die Griechen selber sagen, Grieche ist, wer griechisch spricht und die griechischen, sprich olympischen Götter verehrt. Das ist eine Aussage, die aus dem Griechischen selber kommt. Das ist daher kein Widerspruch zu dem, was Lorenz gesagt hat. Also ethnisch war es den Griechen ziemlich wurscht. Es waren aber natürlich die Familienbande, die eine große Rolle gespielt haben. Aber die Vollbürgerschaft war sozusagen tatsächlich für jeden zu erlangen? Nicht so ohne weiteres. Wir haben einen sehr bekannten Fall aus Athen, wo ein Sklave, der dann als Bankier gearbeitet hat und unglaublich reich wurde, sich zuerst schon einmal freigekauft hat, dann entsprechend seinen Sohn erziehen lassen konnte und der Sohn wurde dann tatsächlich Vollbürger. Aber so ohne weiteres ist das nur in Ausnahmsfällen gegangen, und zwar dann, wenn nach den doch nicht gar so seltenen Kriegen plötzlich Männermangel herrschte und man daher auch Leute aus anderen Schichten und anderen Gegenden zu Vollbürgern machte, schlicht und einfach, weil man sie für den militärischen Einsatz gebraucht hat. Gab es da für Frauen entsprechende Rollenbilder? Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Wir haben ein paar sehr widersprüchliche Angaben. Faktum ist, dass ab dem 5. Jahrhundert, der Mitte des 5. Jahrhunderts vor, Athener nur dann als Vollbürger galten, wenn bereits Vater und Mutter Athener Bürger waren. Wie diese Bürgerinnenschaft der Athenerinnen dann wirklich ausgesehen hat, wissen wir einfach nicht. Es ist eine sehr komplexe Frage und wir haben diesbezüglich auch keinerlei Rechtsquellen. Man muss es nur annehmen, weil sonst wäre dieses Gesetz sinnlos. Aber wie es wirklich gelaufen ist, kann man nicht mit Verlässlichkeit sagen. Die alten Griechen hatten bereits ein sehr umfassendes Regelgesetzeswerk, das allgemeine Erfordernisse regelte, aber auch die Rolle des Mannes sehr genau definiert hat. Gab es da auch so etwas wie ein Frauenrecht? Es gab etwas ganz Spezifisches für die Frauen, und zwar das Erbtochterrecht. Wenn in einem Haus, ich habe ja schon erwähnt, die Erbfolge ging nur über die männliche Linie. Wenn jetzt in einem Haus plötzlich kein Sohn mehr da war, weil alle im Krieg gefallen sind oder wie auch immer, also nur unter Anführungszeichen eine Tochter, dann waren außerordentlich komplizierte und komplexe Regelungen, wie diese Tochter jetzt in das Gefüge der männlichen Abstammung eingebunden wird, also das Erbtochterrecht. Das kennen wir sowohl aus Athen als auch aus Sparta und ist letztlich ja also nicht so sehr für die Frauen interessant als eben fürs Vermögen und den Zusammenhalt des Vermögens. Aber ein Recht jetzt, also im Sinn von Frauenrecht und Vorschriften, ist nichts überliefert, was aber überhaupt nichts besagt, denn das sogenannte Körzig, das die Griechen also Nomos nennen, das, wie man sich zu benehmen hat und vor allem eben auch die Vorschriften, die zahllosen kultischen Vorschriften, die ja das Leben völlig durchdrungen haben, die haben also durchaus für Regeln auch für Frauen gesorgt. Trotz vieler und tiefgehender Widersprüche lässt sich schon von einer geschlossenen griechischen Kultur sprechen. Ja, insofern, als eben sie alle griechisch gesprochen bzw. auch geschrieben haben, die griechischen Götter verehrt haben und eben doch sehr ähnliche Traditionen hatten. Das galt für die kriegerischen, also Sparta ist da geradezu ein Synonym geworden, genauso wie für die friedlicheren. Ja, durchaus. Wobei eben in Sparta noch dazu kommt, dass, wie es eigentlich in kriegerischen Gesellschaften meistens der Fall ist, dass die dann de facto eine hervorragende Rechtsstellung hatten. Die waren in ihrem Haus wirklich die Herrin. In Sparta hatte die Hausfrau sogar einen eigenen Titel, Despoina, und das heißt Herrin. Und ihr standen alle möglichen Privilegien zu, zum Beispiel bei den wichtigsten Staatsopfern, die in diesem Zusammenhang nur von den Männern durchgeführt wurden, mussten diesen Frauen also die besten Stücke des Opferfleisch nach Haus gebracht werden und Ähnliches. Also die Rolle jetzt der Frauen generell wird doch sehr verdunkelt durch die Sicht des 19. Jahrhunderts und vor allem witzigerweise auch letztlich durch das, was Bachofen mit seinem Mutterrecht angerichtet hat, indem er die Position der Frau letztlich als auf die Gebärerin reduziert hat, was natürlich eine wichtige Rolle ist und gewesen ist, das ist ganz klar, aber er übersieht zum Beispiel völlig die ganz, ganz große Rolle, die die Frauen, alle Frauen, auch in diesem kultischen Bereich gehabt haben. Sie waren eben als Priesterinnen bzw. als Kultfunktionärinnen mindestens so aktiv und wichtig wie die Männer. Und dadurch, dass das kultisch-religiöse voll ins Leben eingebunden war, auch ins staatliche Leben, ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und vor allem hat Bachofen eines ja überhaupt völlig übersehen, ist der wirtschaftliche Aspekt. Und eben die schon erwähnte Textilproduktion ist ein ganz wesentlicher Beitrag zur Ökonomie. Und dazu kommt etwas, das darf man ja halt gar nicht laut sagen, aber das ist die Funktion einer Hausfrau. Wir sind in einer Zeit, da gibt's keinen Supermarkt, da gibt's keine Kühlschränke, da kannst du nicht einfach in den Tag hineinleben. Das heißt, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Frau, die die Produkte des der eigenen Wirtschaft und die fast alle, also die freien Athener Bürger, aber natürlich auch in Sparta da noch viel mehr, die Produkte des eigenen Besitzes, also die hatten ja alle einen Landbesitz dabei, wurden natürlich ins Haus gebracht und von den Frauen dann entsprechend gedörrt, getrocknet, verwaltet, damit man über den Winter kommt, denn die Winter sind in Griechenland auch garstig. Und wenn eine Hausfrau nicht imstande war, mit ihren Leuten entsprechend für Vorräte zu versorgen,